Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der Sido nicht wirklich kennt. Hi René. Hallo und herzlich willkommen an den mobilen Empfangsgeräten zur 35. Folge. Ja. Und ich möchte die Begrüßung gleich hinten raus verlängern, denn wir sind nicht zu zweit, wir haben Nachwuchs. Stefan und ich haben Nachwuchs. Marc, kannst du schon deinen Namen sagen? Hallo, hier ist der Marc. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein. Ja, wir freuen uns natürlich auch. Die Freude ist ganz unsererseits und ich hoffe, liebe Hörer, ihr freut euch genauso, dass wir euch heute als Dreierpack sozusagen unterhalten. Ja, ich muss nochmal dazu sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Alles sehr schick, alles sehr schön, schön eingerichtet bei euch. Nur belegte Brötchen, Kaffee und Kuchen hätten ein bisschen mehr sein können. Aber gut, muss ich halt ein paar Abstriche machen. Marc, das machen wir, wenn wir uns besser kennen, ne? Genau, wir sind auch in der Kennenlernphase. Ja, und ich sage mal so, wir haben dich ja nicht wirklich eingeladen, du hast ja einen gekauft hier. Preise über Preise reden wir jetzt nicht. Mit kostenfreien Therapiesitzungen. Ne? Genau, dann wisst ihr, von wem wir reden, unser Therapeut ist wieder da. Richtig, unser Therapeut heute mit dabei und ja. Ich glaube auch mit einem Statement. Ich weiß aber gar nicht, ich habe jetzt laut Plan, kommt das Statement bald? Das Statement kommt bald, genau. Da habe ich eine kurze Frage an dich, Stefan, oder an den, der den Plan geschrieben hat. War so eine kleine Luft gewesen, wo ich Dinge erzählen kann, die mich bewegen, die mir so passiert sind heute und vorgestern? Ja, unbedingt. Ja, gerne. Wann ist das jetzt? Na, jetzt von mir aus. Wie geht's euch? Fragen wir es mal so. Das ist doch immer der Höflichkeit geschuldet, dass man erstmal fragt, wie läuft's bei euch? Wie geht's? Was macht ihr so? Wie war eure Woche bis jetzt? Und ja, diesen Ball wird jetzt Stefan? Nee, der andere, René. Der andere Stefan. Und René. Genau, der andere Stefan, der eigentlich René heißt. Also eigentlich heißt der Ted, aber wir nennen ihn Bill. Also René, den Ball kannst du jetzt aufnehmen und kannst erzählen, was dir gestern und heute passiert ist. Genau. Stefan, Marc, danke für die Nachfrage. Ich habe eine echt lustige Sache erlebt. Und zwar, das war heute und gestern, genau. Die Digitalisierung schreitet voran. Wir sind mittendrin. Ich habe vorgestern ein Telefonat geführt mit jemandem, den ich nicht erreicht habe. Das ist Quatsch. Ich habe vorgestern versucht, mit jemandem ein Telefonat zu führen. Ich habe denjenigen nicht erreicht, aber es ging jemand anders ran. Und dann sagte derjenige zu mir, Sie können auch eine E-Mail schreiben, wenn Sie einen Computer haben. Jo. Ja, habe ich dann auch glatt gemacht. Genau, das war das Ding Nummer 1. Und Ding Nummer 2 kam heute. Ihr wisst ja, dass so nebenbei beruflich da so ein Online-Shop am Laufen ist. Und heute kam ein Brief. Und in dem Brief waren drin ein zweiseitiges Schreiben mit der Überschrift Bestellung. Ganz viel Prosa, warum derjenige nicht übers Internet bestellt hat. Und 25 Euro in bar. So macht man das. Donnerwetter. Und der Brief ist sogar angekommen. Das ist wahnsinnig aus der Mode gekommen, dass das Bargeld per Post verschickt wird. Da gab es vor 30, 40 Jahren ein großes Hallo. Wir haben sich die Postbeamte quasi selbstständig gemacht, indem sie ganzen Brief aufgemacht haben, wo ist denn da Geld drin? Aber wenn es wieder gemacht wird, sehr gerne. Aber da kann ich auch eine Story von der Post erzählen. So ähnlich, zwar ohne Geld im Brief, aber eine richtig schöne Geburtstagskarte, großer Umschlag. Und ich schicke ja nicht so oft Post, aber das habe ich dann mal gemacht für eine Freundin. Ja, und dann rief sie mich an und meinte, ja, der Umschlag ist da, aber der Inhalt ist nicht mehr da. Echt? Und da steht außen auf dem Briefzettel ein Stempel drauf, ohne Inhalt eingeliefert. Echt? Ja, das ist schon... Und dann habe ich natürlich ein Ticket aufgemacht bei der Post, hingeschrieben und halt so gesagt, ja, mein Vertrauen in die Post, wie soll ich denn da Vertrauen haben, wenn man ab und zu mal einen Brief schickt und dann passiert sowas. Naja, und dann haben sie halt so die Standardausreden, wenn einem die Ware oder die Sendung wichtig ist, dann schickt man sie nicht mit der Post. Dann bitte mit versicherter, also hier Versicherung, ne, mit Einschreiben oder so. Das ist natürlich dann teurer, aber sicherer. Ja. Die machen das also mit Absicht. Die machen das mit Absicht, ja, damit man schön den höheren Tarif nimmt. Ganz genau. Um die mit Aktionäre. Da kommen wir ja heute auch noch zu, mit Absicht. Ne? Ja. Da haben wir ein ganz großes Thema heute. Das ist eine geniale Überleitung, oder? Und nee, die war nicht abgesprochen. Nur, nein, das ist nur ein Teaser. Ja. Genau. Wir decken auf. Und zwar Dinge, die große Unternehmen vermeintlich tun, um Geld zu verdienen. Aber dazu später mehr. Da müssen wir vorsichtig sein, ne? Nicht, dass dann irgendwie ein Anwaltsschreiben kommt morgen oder so. Nee, das ist ja einfach nur eine Meinung. Okay. Nein, eine Meinung ja nicht. Es ist darf eine, man ja eine, haben eine kritisch hinterfragt, genau. Also, ja. Dazu später mehr. Vorher wollte ich kurz nochmal letzte Woche Pausensong. Wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Genau, auf jeden Fall. Also nicht letzte Woche, sondern in der letzten Folge natürlich. Wir kommen alle zwei Wochen raus, das weiß ich und das wisst auch ihr. Genau. Und ja, René hat ja ein etwas Langeweile gehabt und sich einen Abend hingesetzt und innerhalb von 4,5 Minuten hat er einen super Hit. Song komponiert. Ein Hit. Genau, mit ein paar Bruchstücken von Marc und von mir. Wir haben uns wiedererkannt, stimmt's, Marc? Du warst ja bei Stefan, möchte ich behaupten. Ich dachte, ich habe auch gelacht. Das habe ich doch gehört. Nee, das war die Spur. Dieses das war ich gewesen. Ach komm. Ja, nein, ich hatte deine Spur doch gar nicht. Also kurz, wie es dazu gekommen ist. Ja, ich hatte, glaube ich, letzte Folge hatte ich es ja schon dann gesagt. Dann finde ich den Song scheiße. Stefan, aber notiert. Du kannst es wie Marc machen, du kannst dich da reinkaufen. nein, kurz, wie es dazu gekommen kannst ist. Kannst du Marc rausnehmen und mich dafür ein... Es war nämlich so, ich wollte eigentlich nur, also ich hatte ein Beat gemacht, fand den ganz cool und dann hatte ich Marc seine Spur und dann dachte ich, ja, machst du Marc seine Spur mal irgendwie so ein bisschen ein paar Sachen rauf und irgendwie wurde das zum Selbstläufer, dass weil Marc ja uns therapeutisch berät, also ja. gibt es Redaktionstherapien? Egal. Und Marc Jetzt schon, ja. Marc hatte irgendwas, hatte so ein bisschen seine Probleme mit dem Thema Corona. Und ja, da poppte es bei mir in den Kopf hoch, okay, das wäre ein geiler Diss-Track in Ehren an Marc, ne? Und hab deswegen nach 10 Minuten lustige Textzeilen gehabt, hab die kurz eingesungen, alles schick. Hatte den Song, ja, hatte ich ja auch erzählt, nicht Sido, sondern jemand anders in dem Bereich vorgespielt. Also jetzt keine große Berühmtheit, weil sonst wäre der Song schon woanders gelaufen. Aber derjenige sagte zu mir, er soll ein Video machen dazu. Und dann dachte ich, ist ja total affig, ne? Und habe gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und auf jeden Fall wurde ich dann noch von anderen Kreativen aus meinem beruflichen Umfeld angesprochen, die sagten, ey, du musst unbedingt hier Gangster-Rapper im Homeoffice machen. Na? Und das führte eben dazu, dass ich mich dann mal eine halbe Stunde hingesetzt habe, habe die Kamera auf mich gerichtet, habe was zusammengeschnippelt und ja, das ist, was dann da videotechnisch bei rausgekommen ist. Also ich fand, wundervoll. Du brauchst dich nicht groß verstellen, ne? Also es war ganz gut. Das Gute ist, das erste Mal konnte ich so sein, wie ich mich wirklich fühle. Ja, ja, das war ich halt schon sehr befreiend. Ja, und ich meine, du hast ja extra eine Rolex dann auch gekauft, ne? Damit es authentisch wird. Ja, gehört dazu, ne? Ist ja. Halt da... Sonst gehst du unter. Nein, aber ich war etwas irritiert, weil als du gesagt hast, da muss ein Video oder wird es ein Video geben, habe ich Marc und mich schon irgendwie in gewissen Rollen gesehen. Hatte ich ja auch geschrieben, ne? Also ich hätte gerne das Cabrio mit den ganzen Mädels gefahren irgendwie. Und Marc, weiß ich gar nicht, du solltest einen Regenschirm halten, glaube ich. Irgendwo. Mhm. Ja. So. Das können wir gerne nachholen. Ja. Habe ich doch gesagt, ihr kommt hier raus nach Marzahn und dann drehen wir hier ein Video. Ja, also ich fand es auf jeden Fall hat Spaß gemacht, war eine witzige Idee. Das Video findet ihr, das verlinkt Stefan, das ist bei YouTube. Das ist die Karaoke-Version, fand ich halt auch ganz witzig. Eine Karaoke-Version zum Mitsprechen. Das ist, Stefan, das ist Hip-Hop-Rap, da wird gesprochen und nicht gesungen. Entschuldigung. Auch wenn es sich so angehört meine hat. Unerfahrenheit dort in dem Bereich. Ja, also könnt ihr euch da angucken. Ja. Liebe Hörer, ihr merkt sofort, Langeweile führt nicht unbedingt zum Wahnsinn, sondern zumindest zu einem gerüttelt Maß an Kreativität, wie René heute eindrucksvoll bewiesen hat. Amen. Vielen Dank, kurz zusammengefasst. Ja, aber da der Marc war nicht untätig gewesen, denn auch er hat die Redaktionssitzung für sich quasi verarbeitet. Eigentlich die Reaktion auf die Reaktionssitzung, die wir im Podcast wiedergegeben haben, und hat sich ebenfalls mal an eine sogenannte DAW gesetzt, was ein digitales Studio ist, und hat ja sich mal aussehen lassen. Ja, ich musste irgendwie die Sache verarbeiten tun. Irgendjemand kommt von aus dem Off daher und sagt, du bist jetzt hier der Therapeut. Und da dachte ich so, ach komm, die Sache kannst du jetzt irgendwie komplett abschmettern oder du nimmst den Ball auf und guckst mal, wohin sich das entwickelt. Und ja, mittlerweile ist meine Patientenschaft schon recht umfangreich und da dachte ich mir, warum sollte ich das nicht auch musikalisch verarbeiten? Viel Spaß dabei. Ich bin der Therapeut. Ich will, dass man sich freut. Ich bin der Therapeut. Wie kann ich helfen heut? Ich bin der Therapeut. Ich hab euch was zu sagen. Ich bin der Therapeut. Ihr könnt mich auch was fragen. Ich bin der Therapeut. Und wollt ihr dann antworten? Ich bin der Therapeut. Dann müsst ihr mich bezahlen. Ich bin der Therapeut. Sehr cool. Also, erinnert mich an irgendwas, aber ich kann es gerade nicht deuten. Da würde mir glatt ein Tanzstil zu einfallen. Ja. Das ist so richtig schön. Das ist genau meine Qualität oder ich besser gesagt meine Robot. Tanzfähigkeit. Ja, echt schön. Also das war natürlich der Therapeuten-Song und nicht der Hey Corona Distrack. Wir können ja auch den Hey Therapeut Distrack mal machen. Ich weiß nicht, ob Marc gedisst werden will. Nee, das wäre fies, ja. Das wäre fies. Nein, das aber steht nicht in meiner Stellenbeschreibung. Super, super schöner Song. Also ich muss sagen, ich bin ja mit sehr kreativen Leuten unterwegs. Ja, und René und ich sind auch noch da. Das wollte ich als nächstes sagen, ja. Ach, wisst ihr, jetzt haben wir vor lauter Sprung zusammen ins Becken total vergessen, was eigentlich unser eigentliches Leitthema sein sollte. Das kommt doch jetzt. Alles ja, gut. Ich hätte schon viel früher angekündigt, weil ich mich so megamäßig darauf schon freue. Ich habe schon 5 Minuten vor der Sendung die ganze Zeit daran denken müssen. Ja, René, du musst halt voll im Trend sein, sonst funktioniert das nicht. Richtig. Und was Trend ist, bestimmt ja heutzutage Google. Oder besser gesagt, es lässt sich mit Google sehr gut ermitteln. Genau. Aber es gibt natürlich noch Bing, Yahoo. Was gibt's noch? Keine Ahnung, deswegen spielen wir ja Google Trends heute. Okay. Und René, kennst du aus unserer Ausbildungszeit noch diese andere Suchmaschine? Die mit dem Hund, Lycos? Nee. Alta Vista? Nee, mit dem Feuerball. Ah, Fireball. Wenn du dich erinnerst, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, bei Fireball auf den ersten Platz zu kommen, war mal relativ easy. Ja, zu unserer Ausbildungszeit war das generell easy. Ja, hat sich leider alles geändert. War ja kurz nach dem Krieg, wir kannten ja nichts anderes. So ist sonst es. Sonst würden wir mit jedem Suchergebnis, bei jedem Suchergebnis heute auf dem ersten Platz sein, wenn sich da nichts geändert hätte. Genau, egal was hier eingeht. Richtig. Ja, aber René hat wenn schon gesagt. Wenn ihr eingeben würdet, lustige Spiele, dann würden wir nämlich auch ganz oben sein. Genau. René hat schon gesagt, das Google Trends Spiel spielen wir heute mal. Das heißt, wir werden kurz mal erklären, was es ist, was dahinter steckt und werden halt bei den Themen, die wir heute so ein bisschen noch besprechen, immer mal mit einem Auge auf Google Trends schielen, was da so möglich ist oder vielleicht auch kurz raten, einer von euch beiden, was populärer ist. Und ich kann ja kurz mal erzählen, was Google Trends ist. Ja, bitte. Für die Zuhörer, die das vielleicht noch nicht kennen, letztendlich kurz zusammengefasst, ist es ein Dienst von Google. Und der zeigt sozusagen, jetzt in unserem Fall haben wir die Filter so gewählt, aus den letzten 12 Monaten in der deutschen Google-Suche werden sozusagen normalisierte Ergebnisse zu bestimmten Begriffen ermittelt und dort kann man dann weitere Statistiken sich anschauen, begutachten, kann die Örtlichkeiten ermitteln, wo diese Begriffe gesucht wurden größtenteils und man muss dazu sagen, weil das ja eine extreme Datenmenge ist, normalisiert Google das, kategorisiert es, gruppiert es und das Ganze anonym und zwar wird es auf einer Skala von 0 bis 100 eingerichtet in Bezug auf alle Suchanfragen. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig erklärt. Ja, ich habe mich gerade gefragt, was normalisiertes Suchergebnis ist. Das heißt, das Ergebnis, viele verschiedene Suchanfragen werden auf ein Thema gebracht. Genau. Das heißt, wenn jemand sucht nach Autos ohne Dach oder einer sucht nach Cabrios und einer sucht nach Fahrzeuge, bei denen man die Sonne am Kopf spürt, ist das eine Kategorie. Auto zum Beispiel. Echt, wieder schlauer geworden. Also manchmal macht das wirklich nicht nur Spaß, mit dir eine Sendung zu machen, sondern man lernt sogar was von mir. Völlig weiter, ja. Ja, nein, letztendlich, es soll ja repräsentativ sein und aufgrund der Datenmengen werden halt nur Stichproben zur Verfügung gestellt, ne? Also man kann nicht davon ausgehen, dass es das gesamte Ergebnis ist, aber es ist repräsentativ laut Google. Können wir mal einen Test machen? Wollen wir mal kurz irgendwas gegeneinander, also ich würde jetzt mal dich herausfordern, Stefan. Okay. Wollen wir mal irgendeine berühmte Persönlichkeit nehmen? Ja. Und wir gucken, welche häufiger gesucht wird. Okay, na denn, sag mal. Nee, fang du mal an. Ich, eine Berühmtheit. Luke Skywalker ist keine Berühmtheit. Das ist nur eine Figur. Gib ihm keine Tipps. Nimm was anderes. Wir nehmen mal... Sprich mal zum Mikro. Ja. Gut, dass er aufpasst, der Therapeut. Ne? Also es ist wie so eine Sitzung, man darf keinen Fehler machen. Ey, so ist es. Du wirst in der Auswertung wieder richtig auf die Mütze bekommen, Stefan. Ja. Da gibt's mal ein bisschen. Ja, benimm dich mal ein bisschen. Ja, dann geht's mal wieder 5 Tage schlecht, aber danach geht's dann wieder besser. Und für jedes was nicht rausgeschnitten wird, kommt ein Euro ins Schwein. Okay. Also, jetzt konzentrieren wir uns, Stefan, mal durchatmen, ganz ruhig. Konzentrier dich jetzt mal bitte, Fokus. Ja, eine Berühmtheit. Ich schreibe mal hier hin, Angela Merkel. Yes, habe ich gewonnen. Ich nehme Trump. Trump, das ist doch der Donald, Typ, wo man den Vornamen nicht kennt. Donald Trump. Ja, jetzt schreibst du Ronald Trump, ne, damit ich vielleicht das Ergebnis habe. Genau. So, die letzten 12 Monate, deutsche Suche, alle Kategorien und die Websuche. Dann bin ich mal gespannt. Donald. Jetzt habe ich tatsächlich Trump fast mit D geschrieben. So, okay. Wie ist denn eure Meinung dazu? Also wir haben heute übrigens den 18. Juni 2020, also ein Jahr zurück. Wie ist das Verhältnis? Ach, ein Jahr zurück? Ja. Ist das gar nicht aktuell? Und ich kann natürlich auch sagen... Ja, aktuell jetzt? Letzte Stunde. Oder letzten Tag. Nee, geht nicht letzter Monat oder letztes Jahr? Dieses Jahr? Dann mache ich... Damit wir eine große Datenmenge haben. 90 Tage, ist das okay? Ja, super. Okay. So, denkt dran, es war natürlich auch Corona. Die es nicht wissen, sind 3 Monate. Ne? Also, euer Tipp? Ja, ich habe gewonnen. Das ist mein Tipp. Das ist schwer zu sagen. Angela Merkel. Naja, in Deutschland. Also machen wir jetzt Google komplett weltweit oder nur Deutschland? Nein, Deutschland habe ich ja gedacht. Die nur letzten 90 Tage in Deutschland. Und nicht vergessen, natürlich bei den Begriffen muss man aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel so einen allgemeinen Begriff hat wie Otto oder Schmidt, da gibt es natürlich dann auch Assoziationen, die vielleicht dann dafür sorgen, dass es deutlich mehr gibt, ne? Ja, ich tippe auf einen leichten Vorteil für Demodi. Okay, René? Liebe Bürgerinnen und Bürger, das Internet ist jetzt offen für alle. Du musst die Raute machen, sonst glaubt dir keiner. Das sieht man ja am Radio nicht, ob man eine Raute macht. So, sag Stefan, haus raus. Okay. Also, ich kann mal sagen, der Durchschnittswert dazu, da ist Angela Merkel leicht im Vorteil. Was? Ja, und wenn man sich die Kurve anguckt, also 3 Monate, das ist ja quasi Mitte März, und da sieht man einfach, wie die Suchanfragen zu Angela Merkel nach oben schnellen. Und Angela Merkel immer mal wieder Spitzen sozusagen, Ausschläge. Und Donald Trump eigentlich eine klare Linie, also ja, der hat eine klare Linie. Auf und ab irgendwie. Richtig. Ich fasse zusammen, Marc 1 Punkt, bing, René 0 Punkte. Und ihr könnt ja noch mal raten, ich habe gesagt, eine Skala von 0 bis 100, so um das zu normalisieren. Wie sind da die Werte, Durchschnittswerte für Angela Merkel und Donald Trump? Was ist ein 100? Alle suchen im Internet. Theoretisch, ja. Dann in Deutschland. Eine Schätzfrage. Ich würde sagen, irgendwas um die 10 sind die so. 10. Ja, also Angela Merkel ist bei 8 und Donald Trump bei 5 im Durchschnitt. Was? So ein Unterschied? Ja. Hätte ich ja nicht gedacht. Weil was wurde wahrscheinlich in dieser Zeit viel mehr gesucht? Corona. Genau, oder Covid-19. Sowas. Ich bin aber auch Klopapier. Klopapier wurde überall gesucht, sogar draußen. So ist es. Und ich kann es noch konkretisieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel Berlin nimmt, dann ist Angela Merkel bei 61% und Donald Trump bei 39%. Und Klopapier hauptsächlich bei Rossmann und DM. Wollen wir das gleich mal prüfen, oder? Was? Klopapier gegen? Nee, heben wir uns auf. Okay. Ich wollte nur mal kurz sagen, war natürlich ein totaler Denkfehler von mir gewesen. Manchmal ist man auch echt ein bisschen doof. Ja. Der Trump, dafür bin ich ja da. Nach dem Trump braucht man ja gar nicht suchen. Der drängt sich ja selber überall auf. Ach so, das stimmt, ja. Ja. Da hast du recht. Gut. Alles klar, dann ihr wisst jetzt, wie es läuft. Das ist unser Google-Trendspiel, was wir beim letzten Mal spielen wollten und das betten wir jetzt schön entspannt. Ich würde vorschlagen, dass wir wirklich noch gleich sofort ein kleines hinterher schieben. Ja, gerne. Klopapier zum einen und dann schlage ich noch vor, Infektionsmittel dagegen setzen. Sag nochmal, was war das erste? Klopapier. Klopapier, zusammengeschrieben, ne? Die Schreibung ist ja auch immer wichtig. Ja. Und Desinfektionsmittel. Weil Marc, du hast Infektionsmittel gesagt, sowas brauchen wir ja nicht. Stimmt, das heißt ja Desinfektionsmittel. Es tut mir sehr leid. Ja, wir können, ist ja auch erlaubt, den Therapeuten mal zu korrigieren, oder? Ja. Eigentlich nicht. Steht auch nicht in meiner Stellenbeschreibung, aber macht ruhig. Okay, gut. Kommt alles auf eure Liste. 90 Tage deutsche Suche, Klopapier gegen Desinfektionsmittel. Ich bin der Meinung, Klopapier liegt ganz weit vorne. Ich sage knapp weit. Also ich sage ein bisschen unter dem, was Marc sagt. Knapp. Okay, also die Kurve müsst ihr euch so viel... Also ich bin ja eigentlich doof, ne? Ich kann euch doch die Kurve zeigen. Ja, das ist jetzt blöd für unsere Zuhörer. Aber wir können die Kurve auch relativ bildlich beschreiben. Genau, also letztendlich im März... Aber wir helfen dir dabei. Im März geht es halt so los, dass die Kurve recht weit oben ist. Genau, ich habe es euch mal hingelegt. So sieht die Kurve aus. Was ist das Rote? Also quasi die Linie für Klopapier ist anfangs eine absolute Spitze und schwächt sich dann von Tag zu Tag ab, bis er auf einem gleichbleibenden Niveau ist. Desinfektionsmittel fängt auch auf ähnlichem Niveau an, sinkt dann auch ab, hat aber Mitte April nochmal eine extreme Spitze, warum auch immer. Ja, also wenn man zusammenfassen kann man sagen, die Kurven sind sich relativ ähnlich von vom Verhalten, liegen auch relativ nah beieinander mit Desinfektionsmittel ziemlich weit, also etwas weiter drüber. Und Stefan, du hast es gerade erklärt, als würde man hier die Börsensendung gucken. Genau, ja. deswegen mal einen schönen Gruß an Anja Kohl, ne? Fair. Weil wir schon bei Prominenten sind. Ja, das kennen nur Insider. Ja, offenbar. Ja. Du und noch jemand anders. Anja aber Kohl, Stefan, du solltest jetzt aufhören, uns und deine Hörer weiter abzuhängen. Ja, pass auf. Die Durchschnittswerte, was schätzt ihr? Ich schätze so, was ist denn das? 25, 10, 5, 4 und 3. Also wir haben, muss man dazu sagen, gerade die Kurve vor der Nase. Ja, es sind 12 für Klopapier und 19 für Desinfektionsmittel. Trotzdem voll daneben liegen. Genau. Und wir können ja hier auch nochmal gucken, wenn man die deutsche Karte sieht, dann sieht man ganz klar, dass... das irgendwie so ein bisschen überwiegend für Desinfektionsmittel, also auch wieder zwei Drittel, ein Drittel, ne, je nach Bundesland, ja. Recht gut verteilt. Ja. Ja, also tolle Sache, trends.google.com. Ich glaube, da kann man stundenlang vorverbringen, oder? Ja. Wenn man nicht weiß, was man suchen soll, dann geht man da hin und dann guckt man, was besser ist zu suchen. Genau. Ich hoffe, wir können das auch podcastmäßig gut rüberbringen. Das hoffe ich natürlich auch, dass wir euch so ein bisschen Lust machen, das mal ein bisschen zu nutzen und mal auszuprobieren. Und es macht auch Spaß im Freundeskreis, wenn man sich zum Beispiel selber das sucht. Das ist genau der Punkt. Das mit dem Spaß müssen wir ein bisschen transportieren. Lasst mich ein kleines einsteuern. Leute, das ist wirklich spaßig. Ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren. Sonst glaubt uns das doch keiner. Wenn ich das kurz bewerten darf, das hat mich ein bisschen mehr überzeugt als die Präsentation vom Stefan. Vielen Dank. Gut, herzlich willkommen zum Podcast mit Stefan. Thema heute. Stefan, ich habe ja noch ein Aber. Ja. Ich fand deins viel, viel informativer, Stefan. Siehst du, Marc, das hast du jetzt davon. Genau. Zusammen sind wir stark, wir sind ein Team. Ja, genau. Ne? So sieht's aus. Haben wir noch ein Thema? Wir haben ein ganz tolles Thema und zwar... haben wir da so ein kleines Déjà-vu, denn wir haben ja mal in Folge 5, das war ziemlich am Anfang dieser Staffel, haben wir einen Podcast über Nachhaltigkeit gemacht, einen sehr langen Podcast, wo wir wirklich das Thema Nachhaltigkeit mit all seinen Facetten so gut wie es geht betrachtet haben und mittlerweile ist es so, dass wir das durchaus nochmal ansprechen können, denn Marc hat sich gewünscht, darüber zu reden, und zwar über ein ganz spezielles Thema, und zwar über Obsoleszenz elektrischer und elektronischer Geräte. Kannst du das mal schneller sagen, das Wort? Ein Zungenbrecher, ne? Genau, musst du nachts um drei, wenn du aus der Kneipe kommst, musst du das sagen. So als hintereinander. Statt ins Röhrchen zu pusten. Genau. Obsoleszenz. Sagen Sie mal bitte Obsoleszenz. Ja. Im Prinzip geht es um die Sterblichkeit von Geräten, richtig? Von Technik zum Beispiel. Ganz genau. Oder mal von der anderen Seite argumentiert, warum halten alte Geräte eine gefühlte Ewigkeit, wohingegen neues Material, was man sich gerade erst gekauft hat, gefühlt nach Ablauf der Gewährleistungsperiode systematisch den Arsch hochreißt. Das kommt dir nur so vor. Das kommt dir alles nur so vor. Eben, das vermutlich. Ist ja erstmal die Frage, ist das wirklich so oder ist das wirklich nur ein Eindruck? Ja. Ist euch das schon mal passiert, dass ein Tag nach der Garantie ein Gerät kaputt gegangen ist? Ehrlich gesagt schon des Öfteren und zwar aus allen Bereichen. Das fing an bei Weißware. Dazu zählen Waschmaschinen, Spülmaschinen, Kühlschränke und so weiter. Da hat man uns tatsächlich mal eine Waschmaschine gekauft und die hat wirklich irgendwie kurz nach 2 Jahren hat sie komplett den Dienst quittiert. Hm. Kurze Frage. Ist weiße Ware nicht Ware, die kein Logo hat und dann unter anderen Markennamen verkauft wird? Boah, das kann ich nicht abschließend beantworten, aber ich kenne das so als Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch. Okay. Weißware ist so Waschmaschinen, Kühlschränke, sind Weißware. Ich finde, das hat sowas, muss man vorsichtig sein, dass man nicht als Rassist dargestellt wird. Ganz kurz, ich hab mich natürlich informiert, jetzt gerade eben. Weißware steht tatsächlich für Elektrogeräte aus dem Haushaltsbereich. Haushaltsgeräte. Ja. Sehr gut. Mhm. Aber es gibt noch mehr Sachen. Also es mit dem weiße Ware ist wahrscheinlich, und das mit dem Logo ist auch unbemaltes Porzellan. Aber deine Waschmaschine, erzähl, was ist damit passiert? Kaputt. Ja, kaputt. Also die technischen Details, glaube ich, wurden nicht nur langweilen und die würde ich auch gar nicht mehr zusammenkriegen. Ich erinnere mich nur an das traumatische Erlebnis. Also da kann ich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber ich kann vielleicht mal erzählen, was der Aufhänger überhaupt war, nochmal über Obsoleszenz nachzudenken und das hier zur Sprache zu bringen. Ich hatte es euch ja schon mal im Vorfeld irgendwie erzählt. Und zwar war ich neulich unterwegs mit meiner besseren Hälfte, eine elektrische Zahnbürste zu kaufen. Und dabei fiel uns auf, was weiß ich, man greift ja nicht einfach blind ins Regal, sondern fällt da auf, oh, an der einen Packung ist vielleicht, dass ich irgendwie ein bisschen was eingedrückt, nicht, dass da was gar kaputt gegangen ist, also nehme ich mal eine andere Packung. Es ist sehr egal, welche man nimmt. Vielleicht sieht die andere Packung auch einfach nur schön aus. Na, jedenfalls, du hast 2 Packungen in der Hand und stellst bei näherer Betrachtung fest, dass dort sogar ein Produktionsdatum aufgedruckt ist. Und da war ich etwas überrascht, dass auf der einen Zahnbürste, da stand eben drauf, okay, die ist jetzt irgendwie letzten Monat produziert worden und die andere Zahnbürste, die war quasi schon 2 Jahre alt. Und lag im Lager. Und die lag da einfach nur irgendwo rum. Vielleicht lag sie auch 2 Jahre, lag sie im Lager oder lag im Verkaufsraum, ist ja egal. Auf jeden Fall macht man sich natürlich Gedanken, weil diese elektrischen Zahnbürsten, die werden ja mit Akkus betrieben, sind ja mittlerweile alle schnurlos. Also ist der Akku des einen Gerätes schon 2 Jahre alt. Und das hat mich dazu gebracht, ja Moment, wenn der Akku schon 2 Jahre alt ist, dann wird die Zahnbürste höchst vermutbar 2 Jahre weniger halten als die andere. Weil so ein Akku ja auch altern kann. Und das brachte mich dann dazu, ist sowas vielleicht auch, sowas wie so eine Sollbruchstelle. All dieweil, um die Geschichte zu Ende zu bringen, der Kauf einer elektrischen Zahnbürste kam nur deswegen bei uns auf den Tisch, eben weil die bisherigen bei uns den Dienst versagt haben, eben wegen dieser Akkus. Die Zahnbürste selber würde vermutlich 20 Jahre halten, aber sie hat dann einfach keine Kraft mehr und muss jeden Tag geladen werden. Nach wie vielen Jahren? Nach 3 Jahren. Okay. Ja, aber da kommen ja auch schon neue Generationen deiner Zahnbürste raus und die sollen ja verkauft werden wahrscheinlich. Ja, und da sind wir dann schon voll im Thema drin. Mhm. Werden möglicherweise, oder ist das eine Verschwörungsidee, tatsächlich Sollbruchstellen jedweder Couleur in unsere technischen Geräte eingebaut, um dafür zu sorgen, dass wir ständig neue Sachen kaufen. Ja. kurzes Seitenthema, nochmal auf den Akku zurückzukommen. Ist es wirklich so, dass ein Akku, wenn er ungenutzt rumliegt, dass der dann altert? Stille im Raum. Ganz genau. Da sollten wir vielleicht nochmal abschließend recherchieren. Ja. Aber nach meiner Erfahrung ist das so. Ich habe ein relativ altes technisches Gerät, das war sowas wie ein Taschencomputer, wenn ihr so wollt. Der lag bei mir tatsächlich irgendwie jahrelang im Keller. Den habe ich dann wieder rausgezogen und habe dann den an Strom angeschlossen, damit die dort enthaltenen Akkus wieder geladen werden, damit ich das Gerät wieder benutzen kann. Einfach eine rein nostalgische Kiste bei mir. Ich wollte einfach sehen, ob dieses alte Gerät noch funktioniert, wollte es mal wieder in die Hand nehmen. Und die Akkus waren nicht mehr dazu zu überreden, das Gerät insofern mit Strom zu versorgen, dass ich es hätte anschalten können. Es ging einfach nicht mehr an. Waren die komplett leer gewesen, die Akkus? Ach, das kann ich nicht sagen. Also ich habe neulich gelesen, weil ich auch gucken wollte, wie so ein Akku zu pflegen ist. Da ändert sich das ja auch gefühlt mit jedem Akkutyp. Ja. Aktuell sind wir ja bei Lithium-Ionen. Und es soll wohl so sein, wenn man einen Akku irgendwo hinlegt, der darf nicht leer sein. Also der muss geladen sein. Man soll einen Akku nie komplett leer machen. Man soll einen Akku auch nie komplett voll aufladen. Mhm. Am besten fühlt sich ein Akku zwischen 30% und 70%. Ja. Und dann hast du noch eine Geschichte mit ich will nicht sagen Luftfeuchtigkeit, aber auf jeden Fall Temperatur. Wenn der Akku zu warm wird, wenn man ihn zu warm lagert, dann kann die Lebensdauer auch darunter leiden. Batterien im Kühlschrank zu lagern, das ist, was ich kenne, also Batterien im Kühlschrank lagern. Und das kenne ich, komme aus einem technischen Umfeld, was viel damit zu tun hat, aber das technische Umfeld ist schon in den 70ern entstanden. Ob das heute noch aktuell ist, das Thema mit Batterien im Kühlschrank laden, kann natürlich... Das ist schon der nächste Punkt, die nächste Variable dabei. Nämlich jetzt reden wir von Batterien. Eben waren wir noch bei Akkus. Das ist ja auch nicht mehr dasselbe. Bei Akkus selber gibt es ja auch unterschiedliche Modelle. Da gibt es Lithium-Ionen, dann gibt es irgendwie diese etwas älteren. Cadmium-Nickel. Nickel-Metallhydrid. Ja. Aber wie gesagt, also der Punkt Lagerung fiel mir auch so ein. Das hat, glaube ich, könnte ich mir einen großen Einfluss vorstellen. Wenn du jetzt guckst, zum Beispiel ein E-Bike oder so, die haben ja jetzt mittlerweile auch Akkus und das wird eine Weile nicht verkauft, das wäre ja eigentlich fatal, wenn der Akku dann keine Leistung mehr hätte. Aber da muss man dazu sagen, das hat ja jetzt nicht wirklich mit dieser Obsoleszenz zu tun, ne? Ja. Also diese Batteriegeschichte, das ist vielleicht, spielt das dem ein oder anderen Unternehmen in die Tasche, aber ich glaube, sowas könnte ja auch eher zum Garantiefall werden. Also wenn der Akku nach dem Kauf schon nicht mehr funktioniert oder die Zahnbürste irgendwie in einer halben Geschwindigkeit sich nur dreht, ich glaube, das ist schon eher ein Garantiefall. Ganz kurz noch zur Batterie, die Batterie, haben die nicht auch tatsächlich, wenn man normale Batterien im Laden kauft, Verfallsdaten drauf oder so? Ja, Batterie hat auch ein Verfallsdatum. Ja, also die Batterie ist immer noch das schwächste Glied bei den elektronischen Geräten. Genau, aber natürlich, wenn man das mal so betrachtet, ist es für einen Händler dann natürlich absolut wichtig, seine Ware schnell zu verkaufen, ne? Wenn man davor Angst hat, sozusagen. Ja, aber das passiert ja. Ja, und jetzt, nachdem wir unsere Hörer jetzt hoffentlich ordentlich für das Thema sensibilisiert haben, wird das für die Händler jetzt umso wichtiger, noch schneller zu verkaufen. Ganz genau. Genau. Ja. Ihr müsst schneller kaufen. Ihr dürft nicht erst ewig warten. Wenn das neue Smartphone rauskommt, dann müsst ihr es sofort holen. Ja. Ganz genau. Wenn ihr es erst nächstes Jahr kauft, dann ist der Akku vielleicht schon nicht mehr so gut. So sieht's aus. Ja. Und ihr müsst umtauschen. Ich habe noch einen viel besseren Tipp. Wenn ihr da ein bisschen Geld sparen wollt, dann überspringt einfach ein, zwei Modelle. Wow, ja. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Cool. Aber die Technik schreitet ja auf jeden Fall voran. Deswegen, es gibt ja immer wieder neuere Erfahrungen oder von mir aus auch wissenschaftliche, physikalische Aspekte, so dass sozusagen weitere Generationen immer besser werden halt und länger halten und vielleicht auch weniger Störeinflüssen ausgesetzt sind, um ihnen zu schaden. Da muss man halt mal gucken. Ne? Marc hatte hier noch von einer Doku bei YouTube erzählt. Das kann ich mich erinnern. Das habe ich notiert, nachdem René das eingeworfen hatte, so, was jetzt so ein Thema was ja. Gutes gefunden hat. Ich hatte damals schon die Doku gesehen und in dem Podcast Folge 5 habe ich auch ein bisschen aus dieser Doku erzählt. da ist das Thema Obsoleszenz ja noch ein bisschen krasser sogar dargestellt. Das geht ja so in die Richtung, dass Drucker die Blätter mitzählen, die sie drucken und dann eben nach einer bestimmten Blattzahl, obwohl sie komplett funktionstüchtig sind, ihren Dienst bewusst aufgeben. Wie gesagt, das sind alles Informationen, die irgendwo aus dem Internet zusammengesammelt sind. Ich glaube, wenn man da sicher gehen will, ob das stimmt oder nicht, muss man den Hersteller fragen. Nee, das stimmt. Also das kenne ich von Kopierern halt auch, ne? Da wird ja auch immer gesagt, hält so und so viele Seiten. Und ich habe es ehrlich gesagt auch schon von Waschmaschinen gehört, dass die Waschgänge mitgezählt werden. Was? Ja. Ihr merkt, diese Verschwörung, die dahinter steckt, die ist größer, als wir anfangs dachten. So sieht es nämlich aus. Ne? Also googelt mal nach geplanter Obsoleszenz. Da gibt es tatsächlich bei YouTube ein paar Dokus und ein paar Berichte zu. Ich habe eine Doku gesehen jetzt bei unserer Redaktionssitzung, die war 1,5 Stunden. Ja. Während also das unserer Thema Sitzung. Ist gefüllt. Ich habe nicht geguckt. Ich habe nur ein bisschen reingehört. Alles klar. Genau, also Obsoleszenz, sehr interessanter Begriff, lohnt sich zu recherchieren. Für die, die es einfacher haben wollen, es geht um Schwachstellen und Verschleiß, so kann man es, glaube ich, gut umschreiben. Ne? Genau, und auch wenn der Informationsgehalt bei dem Thema heute vielleicht nicht ganz so hoch war, wie ihr es von uns gewohnt seid, hoffen wir, dass ihr wenigstens ordentlich für das Thema sensibilisiert seid. Ja. Dann gibt es noch was du dazu, hast du noch den Hammer-Fact, den man da ablassen müsste, der vielleicht auch anregt, da vielleicht noch weiter in die Tiefe zu gehen? Nee. Ich weiß nur, meine Oma hat schon damals gesagt, Zeug liegt sich kaputt. Ja, da hat sie wohl recht. Und das ist, das meint sie vielleicht sogar noch ein kleines bisschen weiser, denn man kauft ja oft viele Sachen, die man denkt, dass man sie braucht und dann liegen die in der Ecke und man benutzt sie nicht und dann waren sie letztendlich für den Arsch. Ist mir tatsächlich in einem konkreten Fall passiert. Also du meinst jetzt Klopapier, René, oder? Nee. Nee, das andere. Und zwar habe ich mir gekauft einen Joystick-Nachbau und da war so ein kleiner Homecomputer drin. Willkommen in den 90er. Ja, genau. Den konnte man an den Fernseher anschließen und dann konnte man dann damals so kleine Videospiele vom Commodore 64 konnte man da spielen. Und das habe ich irgendwie eine Zeit lang praktiziert und dann bin ich dessen überdrüssig geworden, habe die Batterien rausgenommen, habe das Gerät genommen und habe es nicht mal in den Keller gepackt, sondern einfach nur in eine Schublade. Und dort lag das Zeug dann 3, 4 ach komm, lassen wir 5 Jahre gewesen sein, nimm das Ding wieder raus, hab nichts dran gemacht, hab es nicht mal irgendwie groß bewegt, mache frische Batterien rein, mache das Ding an, die Kontrollleuchte leuchtet, um mir zu zeigen, das Gerät wäre betriebsbereit. Einzig am Fernseher war kein Mucks zu hören oder irgendetwas zu sehen. Das Gerät hatte sich totgelegen. Tja, möglich. So war das damals. Ja, also, was haben wir daraus gelernt? Man kann eigentlich gar nichts gegen machen, oder? Kann man, wenn man den Verdacht hat. Ja, es ist halt so, ne? Und René, wir hatten ja in diesem Nachhaltigkeits-Podcast in der Folge, Folge 5 war es übrigens nochmal, für alle, die sich das anhören wollen, da hatten wir ja auch den Vergleich zwischen DDR und BRD. Das war ja auch sehr interessant. Halt auch diese Ressourcenknappheit, ne? Die halt dazu führte, in der DDR halt anders Geräte herzustellen. Langfristiger. Das ist doch eine gute Zusammenfassung. Also, eine Marktwirtschaft könnte eine geplante Obsoleszenz möglicherweise unterstützen. Ressourcenknappheit macht genau das Gegenteil. Liebe Hörer, er hat nicht Marktwirtschaft gesagt, sondern Marktwirtschaft. Nein, ich hatte Marktwirtschaft gesagt. Genau. Ich hatte das T vergessen. Ja, damals, als wir noch D-Mark hatten. Ja, auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt, den man dabei nicht vernachlässigen sollte. Aber ich überlege die ganze Zeit, so richtig fallen mir persönlich keine Beispiele an. Das ist meistens Zufall gewesen. Also klar, weil Fernseher, du so schnell nachläufst. Du kaufst, läufst nach. Natürlich. Du kaufst immer in der Regel nach. Neueste Technik, ja. Ja. Nee, ich muss sagen, ich bin echt begeistert, wenn Technik lange hält. Ich habe tatsächlich einen sehr alten Fernseher, der immer noch läuft. Mhm. Aber es ist schon einer, den man sehr nah an die Wand stellen kann, also ohne so eine braunsche Röhre. Ja. Nee, ansonsten, ich versuche Technik auch so lange, wie es geht, zu nutzen. Und ich wäre, wenn das von selbst kaputt geht, wäre ich sehr enttäuscht von der entsprechenden Marke, von dem entsprechenden Hersteller. Mhm. Und würde mich natürlich dann umsehen nach einem Hersteller, dessen Produkte länger halten. Okay. Also mein Kühlschrank ist zum Beispiel, seitdem ich hier wohne, habe ich den. Und es sind locker 15 Jahre schon. Ja, siehst du? Also, toi, toi, toi, Stefan. Dann, der macht so komische Geräusche. Hoch auf die Qualität dieses Gerätes und richtig, auf den Hersteller, der in der Lage ist, ein solch qualitatives Gerät herzustellen. Wobei man auch sagen muss, gerade große Haushaltsgeräte, ne, da macht es natürlich Sinn, mal neueres Gerät sich auch anzuschaffen, wegen der Energieeffizienz. Genau. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt bei Technik, dass man ja, wenn man dann was Neues anschaffen muss, auch die neuen Features und neuen Möglichkeiten natürlich, davon profitiert man ja auch dann. Ach je, jetzt kommen wir so ein bisschen ins Quatschen. Jetzt fällt mir nämlich ein, du hast damals, also ich irgendwie einen Kühlschrank gekauft von einer renommierten Marke. Einer guten deutschen Firma. Ganz genau, gehen wir mal davon aus. Und dann gab es aber irgendwie den Bankencrash vor ein paar Jahren und mittlerweile ist es ja so, dass die Namen dieser vielen renommierten Marken von damals nur noch existieren und die Marken selber gar nicht mehr da sind. Mhm. Also wenn man sich damals ein Gerät der Marke A gekauft hat, sagen wir mal einen Kühlschrank, wie in Stefans Fall, und der quittiert jetzt den Dienst und du gehst hin und sagst, oh, mit der Marke war ich aber zufrieden. Obacht, Leute, da lohnt auch nochmal ein Blick ins Internet, um mal zu gucken, ob tatsächlich diese Marke noch da ist. Ja. Oder ob möglicherweise aus Fernost ein Investor irgendwie zugegriffen hat und nur noch den Namen weiterverwendet. Dort gibt es unzählige Beispiele ein. Ein Beispiel fällt mir sofort ein, darf man den Namen sagen? Na sag mal, vielleicht fallen uns ja noch 10 andere Beispiele ein. Wir sind ja kein öffentlich-rechtliches Fernsehen oder so. Kann man die Marke machen. Grundig zum Beispiel. Gibt's nicht mehr? Doch, die gibt's jetzt wieder. Mhm. Aber man muss halt, glaube ich, aufpassen, weil die Marke lebt wieder, aber dahinter steckt was anderes dann. So würde ich genau. Das sagen. Commodore, ist Atari, ja. Thomson, ist BlackBerry, Schneider. Palm. Ja, die ganzen Geräte von damals. Nokia ist doch auch wieder Nokia? Ja. Nokia. Ja. Das ist ein völlig anderer Hersteller mittlerweile. Und auch da sind die Beweggründe wieder marktwirtschaftliche. Ja, marktwirtschaftlich. Da war es wieder. Genau. Ja, genau. Also, schönes Aufregerthema, wenn man will. Und wenn man sich nicht aufregen will, dann versucht man einfach seine technische Gerätschaft zu reduzieren auf ein Minimum. So, es gibt ja Notizbücher zum Beispiel als guter Ersatz für elektronische Aufschreibgeräte oder einfach nicht Fernsehen gucken, sondern rausgehen. Und jetzt würde ich sagen, versuchen wir alle ein bisschen runterzukommen. Wie wäre es mit etwas Musik? Ja, denn René hat wieder sich an seine Rechenmaschine gesetzt und Noten an Noten aneinander geschoben. Richtig, ne? Im Prinzip hat er sich Noten ausgedacht, die in ein Programm gewürfelt und das Programm hat daraus einen Song gemacht. Knaller. Richtig, so einfach ist es heutzutage. Also besser hätte man es nicht erklären können, oder? Ja. Seit ich weiß, wie das geht, Herr Bohlen, meine Bewunderung ist da in den Keller gefallen. Und deswegen weht euch jetzt ein warmer Wind um die Ohren, liebe Zuhörer. Genießt die Pause und wir sind gleich wieder da. Ja, wir sind wieder auf Sendung. Mein Phaser. Ja. Dein Dyson. Hast du Staub gesaugt während der Pause? Was ist das? Ja. Hast du ein Loch in die Wand gebohrt? Was? Nein, das ist kein Staubsauger. Das ist mein Staubsauger. Ja. Ja. Schön, Stefan. Ja. Man muss doch die Pause nutzen. Wie hast du deine Pause verbracht? Oh, nachdem ich das Kassler fertig gekocht hatte. Ihr wisst ja, Gänsekeule, Rotkohl, Klöße, schnell gemacht. Ja. Habe ich noch kurz die Katze versorgt. Bisschen die Wohnung durchgesaugt, die Blumen gegossen. Das dann ist noch aber keine Pause. Kurz joggen gewesen und dann wusste ich ja, ich muss ja schon wieder zurück. Und wie war es bei euch? Das muss ich anmahnen. Warum? Eine Pause ist zur Erholung da. Ach so, Erholung. Nächsten Mal, ich habe mich kurz hingelegt. Aber wenn Marc sich dabei erholen kann, ist es dann auch. Ja, toll. Tina sagt, ich erhole mich beim Saugen und ja. so weiter. Ja, gut. Ja. Cool. Was habt ihr denn in der Pause gemacht? Was habt ihr denn in der Pause gemacht? Genau. Das könnt ihr uns ja mal schreiben, wenn ihr wollt. Oh, geht denn das? Ja, oder schreibt uns auch nochmal, ob ihr vielleicht Erfahrung habt mit kaputtgegangenen Geräten. Das könnte man ja auch nutzen. Ne? Das fände ich so spannend, dann wirklich mal zu hören, wie unsere Hörer da Erfahrung gemacht haben. Definitiv. So, mein themengerechter Vorschlag zur Kontaktaufnahme ist heute mal Brief. Ne? Legt einfach mal euer Handy beiseite. Je weniger ihr das benutzt, desto länger hält's. Und schickt uns keine E-Mails. Wir haben wieder umgestellt auf Brief. Genau, weil wir haben uns gedacht, das kommt bestimmt wieder. René, du hast nicht zugehört. Wir haben doch gelernt, das Handy legt sich tot. Vielleicht dauert das auch nur einen Tag. Ja, das muss genutzt das werden. Schickt Stefan einfach eine Direktnachricht. Adresse genau, blenden wir jetzt ein. Richtig. Ach, es ist ja nur Podcast, Entschuldigung. Wir fassen das einfach mal ganz zentral zusammen, beziehungsweise übernimmt diesen Job für uns der liebe Marc. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@uber.de und folgt uns bei Instagram unter podcast.iidi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. So, und jetzt wisst ihr Bescheid. Also, her mit eurem Feedback, mit euren Informationen, mit euren Erfahrungen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir da was kriegen. Stefan, ganz kurz, da hatte noch was gefehlt. Deine Handynummer haben wir gar nicht mit angesagt. Das ist nämlich die 0175. Hey, und da kann man eine WhatsApp hinschreiben. Oh Gott, und ich hoffe, ich vergesse die Nummer nicht rauszupiepen. Um 2 Uhr in der Nacht teuer. Anrufen. Ja, genau. Also, da freut sich der Stefan. Ja, gerne. Gib dir mal ein bisschen Liebe. Ja. Und die braucht er immer besonders zu den Zeiten, wo andere schlafen. Ganz genau. Ich habe eine Idee. Und nicht nur kurz vor Weihnachten. Nils Nummer da drüber sprechen einfach. Das merkt dann keiner. Lösch mich sofort aus deinem Handy. Genau. Jetzt, ich möchte zugucken, wie du das machst. Richtig. Apropos Weihnachten. Weihnachten? Ja. Genau. Ja, apropos Weihnachten. Da ist doch alles wieder normal, oder? Hä? Jetzt, warte mal, ich muss kurz einen Plan gucken. Weihnachten? Also wir haben ja noch lange nicht Weihnachten. Wir haben ja gerade mal fast das Ende des ersten Halbjahres 2020 erreicht. Wir haben noch gar nicht das Google-Trendspiel gemacht für die Obsoleszenz. Obsoleszenz. Ja, wollen wir das schnell nachholen? Ich verstehe die Frage nicht. Hau rein. Ich würde gern, was lassen wir denn gegeneinander antreten? Das ist die Frage. Ich würde irgendwas, was repariert werden muss. Welche Automarke wird öfter nach Reparaturen gesucht. Oh, jetzt musst du vorsichtig sein. Welche Marke? Uiuiui. Ja, deutsche Marke? Nee, warte, nee, anders. Dann machen wir es anders. Autoreparatur gegen, was kann man noch reparieren? Waschmaschine. Waschmaschine Reparatur gegen Autoreparatur? Ich glaube, das ist zu weit voneinander entfernt. Aber weißt du denn, was öfter repariert wird? Ja. Was denn? Autos. Nee, ich sag Waschmaschinen. Und schon haben wir eine Kontroverse im Podcast. Ja, wirst du gleich sehen, mein Freund, was du davon hast. Aber hallo, jetzt geht's gleich los. Gut, Waschmaschinen, also, es werden mehr Waschmaschinen als Autos repariert. Der Leute Stefan waren, hat schon das Ergebnis, die letzten 90 Tage Google-Suche Deutschland. Dass so schnell geht es, muss das nicht erst errechnet werden? Habe ich schon ausgerechnet. Hast du ausgerechnet? So schnell geht das im Internetzeitalter. Der hat doch zwei Hände. Mit der einen bedient er den Computer, mit dem anderen den Taschenrechner. So sieht's aus. Stefan ist also der hinter Google Trends sitzt und immer die Anfragen entgegennimmt und das dann da eben mal schnell ausrechnet und wieder zurückspielt. Rund um die Uhr, 24/7, weltweit. Schön, dass wir dich im Podcast haben, Stefan. Endlich sagt's mal einer. Kann ich aber nur zurückgeben. Also, Autoreparatur gegen Waschmaschinenreparatur. Ich guck nochmal, ich hab's richtig geschrieben, das ist ja auch entscheidend. Warte mal, wollen wir Autoreparatur oder Auto reparieren und Waschmaschine reparieren? Die Begriffe werden so lange ausgetauscht, bis René gewonnen hat. Okay, wir machen Auto reparieren. Ich mach's mal so. Auto reparieren, Waschmaschine reparieren. Reparieren mit IE. Aber nur bei Auto. Ja, richtig. Bei Waschmaschine. Okay. Leute, liebe Zuhörer, man muss hier aufpassen wie ein Schießhund. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also, versucht mal den Durchschnittswert auf einer Skala von 0 bis 100 jeweils einzuschätzen. 100 sind alle Suchergebnisse. Naja, genau, ja. Waschmaschine ist bestimmt 3 Und dann, Auto ist 0,5. Nee, Auto ist vielleicht 13. Ja, ihr seid völlig daneben. Also ich kann schon mal sagen, Auto reparieren hat klar gewonnen. Da. Ja, und zwar, nee, Moment, das reicht nicht. Es muss heißen da. Genau, mit 39 zu 13. Du willst mir sagen, man sucht öfter nach einem Auto, nach einer Waschmaschine als nach einer Merkel? Nein. Ach so, ja, doch, denke schon. Sehen Sie, Frau Merkel? Das haben sie davon. Nee, du darfst nicht vergessen. Falschen Job. Mal bitte nach Merkel reparieren. Vielleicht. Auto. Das ist Auto, ist halt auch ein Oberbegriff, ne? Da wird wahrscheinlich sehr viel zusammengefasst. Ja, gut, okay. Also, ich glaube, da kann man nichts weiter zu sagen. Also, offenbar hat das Auto gegen die Waschmaschine gewonnen. Ich denke auch. Liebe Leute da draußen, ich habe soeben gewonnen und muss feststellen, jetzt macht die Sache noch viel mehr Spaß. Also, tut's mir gleich, sucht euch lustige Begriffe. Das hau drin. Ja. Ich habe übrigens, können wir ja mal schnell machen, einen Vergleich vorbereitet. Und zwar die aktuellen sozialen Medien. Und da könnt ihr ja mal überlegen, wie sieht's aus im Verhältnis Instagram, Yuppie, Facebook, TikTok, YouTube und WhatsApp. Oh, was? So viel? Kann man es vergleichen? Ja. Und wollen wir es in die richtige Reihenfolge bringen? Was? Sollen wir es in die richtige Reihenfolge bringen? Wie in der richtige Reihenfolge? Also damit bin ich schon wieder überfordert. Lass mal wirklich nur zwei rauswählen. Ich bin für Instagram und TikTok. Instagram und TikTok sogar, okay, ja. Mhm. Das ist ein harter Kampf, weil Instagram ist natürlich ein solides Pferd und TikTok ist mega aufstrebend. So ist das. Genau, aber zu aller Überraschung. Niemand hat gesagt, dass ich euch die Sache leicht machen würde. Zu eurer Überraschung hat TikTok gewonnen. Nee. TikTok hat auf einer Skala von 0 bis 100 1. Boah, noch. Diese also Loser, Aufstieg, ey. Der Aufstieg kommt noch. YouTube hat 82. Nach YouTube haben wir nicht gefragt. Wir hatten noch ich zähle die mal auf. Und Instagram zum Beispiel hat 31. Hm. Facebook hat 72. Ey, das ist ja der Hammer. Und WhatsApp hat überrascht. Auch nur 1. Also damit hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Ich jetzt auch nicht. Also WhatsApp ganz klar, benutzt jeder YouTube jeden Tag. Vor Facebook, vor Instagram. Knaller. Ja, sehr interessant. Aber auf jeden Fall. Ganz ehrlich, seid ihr alle zu faul, auf YouTube zu gehen und da zu suchen? Genau, ich sage nämlich auch immer, hier Corona, Anti-Diss-Song, YouTube. Ja, der Trick ist, YouTube einzugeben und da zu suchen. Das reduziert die Menge der Suchergebnisse enorm. Ja, klar. Also, ja. Aber ihr kennt doch auch immer so Leute, ne, die richtige Domains in die Suchmaschine eingeben. Ja, Google freut sich drüber. Die brauchen nicht mehr mit Chrome auswerten, welche Webseiten aufgerufen werden. Die kriegen das über die Suche mit. Ganz genau. Ne? Ja, aber wir hatten ja noch ein spannendes Thema, was uns ja alle betrifft. Also gerade uns hier. Wir kommen ja aus Berlin. Wir wohnen in Berlin. Wir leben in Berlin. Und das haben wir unter die Überschrift gestellt. Berlin öffnet sich wieder. Richtig. Wir googeln nämlich nach Öffnungszeiten in letzter Zeit. Ja, richtig. Ne? Mit Erfolg. Mit Erfolg. Google zeigt uns wieder die Öffnungszeit an. Nein, also die Corona-Lockerungen werden immer mehr. Man merkt, die Leute sind wieder unterwegs und Geschäfte haben wieder auf. Und also es wird versucht, ein bisschen Normalität wieder reinzubringen. Was heißt ein bisschen? Jede Menge natürlich. Ne? Und wir wollten einfach mal gucken, was sozusagen in den letzten zwei Wochen sich geändert hat in Berlin. Wie verhalten sich die Leute zum Beispiel? Was hat wieder offen, was vorher nicht offen hatte? Da können wir die Kneipen, Restaurants, den Einzelhandel oder auch die Lebensmitteldiscounter nennen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass mein Restaurant, wo ich immer essen gehe, meine Daten nicht haben will. Okay. Ist denn das regelkonform? Eigentlich nicht. Wobei ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat. Kann ich dir das nicht sagen. Hat es nicht, kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung. Ich war nämlich gestern war ich, nachdem ich den E-Mail-Hinweis bekam, war ich in einem Biergarten, würde ich das nennen, und habe dort an einem langen Biertisch gesessen. Da haben wir schon Podcast aufgezeichnet. Dort war ich gewesen. Ah, ja, ich kann mich erinnern. Welche Folge, welches Thema? Das weiß ich nicht. Ich sage nur, René meine Hose schlittert gerissen. In die Sendung. Ich wäre fast gestorben an dem Tag. Auf jeden Fall war ich da gewesen und da war an jedem Tisch ein Zettel auf den Tisch geklebt und da musste ich dann einen QR-Code scannen, musste meine Adresse eingeben, musste sagen, mit wem ich da bin, also Begleitperson mit angeben und ja. Moment mal jetzt, wo du das sagst, in meinem Restaurant sind in der Mitte auf dem Tisch auch QR-Codes. Ja, hättest du vielleicht mal scannen sollen. Nee, ich habe schon überlegt, ob ich die überklebe mit der Podcast-URL. Mhm. Nee, aber das werde ich mal machen, weil ich habe da meistens mein Handy nicht bei in der Pause, wegen Entschleunigung und so, ne? Aber jetzt weiß ich ja, ich sollte es mitnehmen, damit es nicht sich totlagert in der Pause. Das wäre dann doof. Ey, Chef, ich muss mein Handy benutzen während der Arbeitszeit, sonst lagert, dann liegt sich das kaputt. Das können wir unserem Chef dann mal sagen, genau. René hat ja in der letzten Folge auch das Beispiel mit der Paketzustellung genannt. Das wird, glaube ich, noch eine Weile so bleiben. Ne? Müllabfuhr, wie ist es da? Kontaktlos. Die Müllsäcke laufen allein ins Auto. Nein. Es stinkt auch mit Corona, sozusagen. Der Müll wird wieder in der alten, gewohnten Regelmäßigkeit abgeholt. Zwischenzeitlich war es tatsächlich so, dass aufgrund von Corona sich die Abholzeiten um 1-2 Tage mal verschoben hatten. Echt? Aber das haben sie wieder aufgearbeitet, okay, und jetzt geht's wieder. Lag das nicht eher an Feiertagen, die ja jede Menge waren zuletzt? Das will ich nicht ausschließen. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Müllabfuhr da begrenzt war, weil ich glaube, die hat doch ganz normal gearbeitet. Würde ich jetzt vom Gefühl sagen. Also kann man ja sich nochmal aufschreiben. ÖPNV, wie sieht es im öffentlichen Personennahverkehr aus? Wird immer schlimm. Voller. Ja. Also ja, natürlich wird es voller, aber die Leute steigen eben vermehrt ohne Mund-Nasen-Schutz in die Busse und Bahn. Kann ich nicht bestätigen, fällt mir nicht so auf. Lese ich auch in den Medien, aber ich glaube nicht alles, was die Medien erzählen. Doch, das kann ich auch bestätigen. Aus erster Hand bestätigen. Ja, genau. Und Abstände werden oftmals nicht mehr eingehalten. Die Leute sitzen mittlerweile wieder eng an eng und lassen das kann ich wiederum keinen bestätigen. Platz mehr. Ja, man wächst also zusammen wieder. Man wächst wieder zusammen. Wurde heute nicht vermeldet, dass in Berlin eine Ampel auf Rot gesprungen ist, dass sich irgendein Wert um 73% erhöht hat? Der R-Wert. Was auch immer das ist, da habe ich mich gefragt, was ist dieser R-Wert eigentlich? Der Reproduktionswert. Wir reproduzieren uns wieder mehr. Das ja, wenn schön wir Kinder wär's. Gemacht, wolltest du sagen? Nein, schön wär's. Nein, das ist die Zahl, wie viele Menschen ein infizierter Corona-Patient ansteckt. Und die aktuelle Zahl liegt bei? Kann ich dir gerade nicht sagen. Was schätzt du? 1,3. Was schätzt du? Ja, Mark? Auch. Schätze ich auch. Keine Ahnung. So wie mega hilfreich, diese Schätzung jetzt. Ja. Behörden zum Beispiel. Also noch kurz Nachtrag. Also aufgrund der Beobachtung, dass immer weniger Leute Mund-Nasen-Schutz tragen, gerade im öffentlichen Personennahverkehr, wird jetzt nächste Woche diskutiert, ob man das kontrolliert und unter Strafe stellt. Aber da gibt es auch sehr viel für und wider. Also unter Strafe gestellt, das klingt natürlich besonders, das ist nicht mit Strafe bewährt, sondern das ist dann eine Ordnungswidrigkeit, genau. Und man bekommt ein Bußgeld, gegebenenfalls aufgebrummt. Ja, man bekommt nicht die Todesstrafe dann gleich. Ja, man wird auch nicht weggesperrt deswegen. Aber ich stelle mir das, also schon allein die Frage, wer das kontrollieren soll, und ich stelle mir das vor, wenn halt, also wenn jetzt auch einer neben dir sitzt ohne Mundschutz und du würdest den ansprechen, was würde dann passieren? Smaul. Im schlechtesten Fall kriegst du vielleicht 1 auf die 12. Das, so doof muss man ja heute wahrscheinlich denken, oftmals. Mhm. Ne? Also, da bin ich mal gespannt. René hebt der die Hand. R-Wert, der aktuelle, liegt bei 1,23. Ja, waren wir doch gut. Ja, habt ihr sehr gut geschätzt. Ja. Zu der Geschichte mit dem Ansprechen, das habe ich tatsächlich erlebt, jetzt vor kurzem während einer Busfahrt, dass hinter mir jemand saß und da setzte sich jemand anderes daneben und ich hörte nur, wie einer von beiden sagte, können Sie bitte Ihren Mundschutz aufsetzen? Und? Aber in einer netten Art? Ja, relativ nett, ja. Und? Hat er es gemacht? Ja. Na, das ist doch in Ordnung. Na? Das finde ich sehr schön, auch mal ein Positivbeispiel zu hören. Genau. Ich habe noch ein Negativbeispiel vom Blutspenden. Da ist ja auch Mund-Nasen-Schutz und da geht es ja darum, um nicht so viele Leute in das Blutspendezentrum zu lassen, gibt es jetzt nur noch Termine. Und neulich war ich da und da war einer, der quasi eine halbe Stunde zu früh da war. Und ja, dem wurde gesagt, das ist eigentlich blöd. Und ob der das verstanden hat, weiß ich nicht. Also ja, da sollten die Leute vielleicht nochmal drüber nachdenken. Wird er wohl nicht verstanden haben, weil die Schwester wird gesagt haben. Ja, so schlimm war es nicht. Genau, Behörden hatten wir schon, die versuchen wieder etwas mehr zu arbeiten. Und ja, das ist, glaube ich, in Berliner Bezirken unterschiedlich gehandhabt. Das eine Amt hat mehr Sprechzeiten, das andere weniger. Kitas, Schulen, sehr interessant. Jetzt sind ja Sommerferien ab nächste Woche. Kitas sind jetzt wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Laut Theorie. Ich weiß nicht, wie es in jeder Kita ist. Und Schulen kehren auf jeden Fall nach den Sommerferien zum Normalbetrieb zurück. Und das Ganze auch ohne Abstandsregeln. Und da bin ich mal gespannt. Oh ja. Ja, wir werden es erfahren und ihr natürlich auch. Und wenn ihr aus 2027 oder noch jünger kommt, dann werdet ihr im Internet eine Retroperspektive aus dem Jahre 2020 dazu finden. Ganz genau. Interessantes Thema jetzt auch für René, Thema Reisen. Der Sommer steht bevor. Ich will es nicht hören. Ich will es bitte nicht hören. René, halt ja kurz die Ohren zu. Ja, mach ich. Ihr wisst ja, hat René ja angekündigt, sein lang ersehnter Urlaub in Sweden, der steht auf der Kippe. Nein, denn man darf reisen. Deutschland hat die Reisewarnung für die meisten europäischen Länder aufgehoben. Allerdings, für Schweden gilt sie weiterhin. Genau, Reisewarnung bedeutet ja nur, dass die Gefahr besteht, dass eine Einreisesperre kommt. Ja. Du darfst reisen. Das Problem ist nur, dass du bei eventuellen Rückholaktionen dich finanziell beteiligen musst. Und, wie ich rausgefunden habe, ist das Überqueren des Autos ins eigene Land keine Rückholaktion, sondern dein Recht. Also du kannst nicht ausgesperrt sein aus Deutschland. Aber was natürlich passieren könnte, sowohl auf deutscher als auch auf schwedischer Seite, dass du bei Grenzwechsel in Quarantäne müsstest. Was ist denn das dann? So eine große Kiste, wo man dann eine Woche drin sitzt, oder? Nein, du wirst 14 Tage in deine Wohnung eingesperrt. Ich habe in Schweden keine Wohnung. Nee, aber wenn du wiederkommst aus dem Urlaub. Ach so. Das könnte passieren. 2 Wochen mehr Urlaub? Ja. Okay, also René freut sich auf den Schwedenurlaub. Okay. Ich lass mir nicht kaputt machen, worauf ich mich seit einem Jahr freue. Ich bin gespannt. Also musst ich wünsche es dir natürlich. Aber komm bitte ohne Corona wieder. Mein Kommentar zum Thema Reisen, den kennt ihr natürlich alle. Er lautet: Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Genau, der neue Corona-Hotspot Mallorca. Mal schauen. Ja, die ersten Reisenden sind auf Mallorca ja schon angekommen. Ja. Aus Film, Funk und Fernsehen war das irgendwie zu entnehmen. Und der geneigte Zuhörer drückt die Daumen, dass dieser Pilotversuch irgendwie positiv verläuft, sodass die Deutschen bald wieder auf ihre Lieblingsinsel fliegen können. Genau. Ja, ich kann Corona gar nicht im Sendeplan finden. Was ist denn hier los? Ja, ist doch auch mal gut, ne? Schlamperei. Genau. Ja, wie ist es bei euch auf Arbeit? Also ich kann bei mir sagen, die Mannschaft kehrt langsam wieder zurück. Meetings werden aber teilweise trotzdem noch online gemacht, um Abstände einzuhalten. Finde ich ganz in Ordnung. Bei mir ist es eigentlich so, wie ich es letztes Mal gesagt habe. Wir haben so eine 50-50-Regelung. Das heißt, die Firma ist direkt zweigeteilt. Die eine Hälfte kommt an den einen Tagen und am nächsten Tag kommt jeweils die andere Hälfte. Und so wechselt sich das immer ab. Mhm. Und ich habe auch erwartet, dass möglicherweise von oben jetzt bald befohlen wird, dass wir wieder alle ins Büro kommen. Aber mitnichten, das wird sich noch Monate hinziehen. Wir sind da sehr vorsichtig, sehr umsichtig. Ich kann meinen Arbeitgeber an der Stelle nicht hoch genug loben. Sehr verständnisvoll auf jeden Fall. Ja. Und bei dir, René? Ja, auch da ist die Firma zweigeteilt, aber nicht so teammäßig, sondern bereichsweise. Der eine Bereich kommt freiwillig und komplett. Der andere Bereich, sagen wir so, experimentiert noch mit der neuen Arbeitsform Homeoffice, also experimentiert erfolgreich, muss man dazu sagen. Genau. Mhm. Also wir hatten ja schon angedeutet, wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass wir noch eine ganze Weile mit diesen Einschränkungen oder zumindest den Kontaktbeschränkungen leben müssen. Das wird uns noch länger prägen und begleiten. Ja, müsste man halt mal gucken, wo es vielleicht auch kurzfristig noch Änderungen gibt. Also ich weiß, dass ab Juli in Berlin zum Beispiel die Kinos wieder aufmachen dürfen. Oh, ja, die Nachricht hatte ich noch gar nicht. Das ist natürlich mega. Ja. Wir müssen uns langsam wieder daran gewöhnen, ein soziales Leben wie vor Corona zu führen. Ja. Aber so vielleicht schön, weiß man es mehr zu so schützen. So schön wie während Corona wird es nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch nicht, dass es, also ich hoffe ja fast, dass es nicht so wird wie vorher. Ja. Und ich habe auch die Frage gestellt bekommen, wenn jetzt nochmal so eine Welle kommt und man zu Hause bleiben muss, ob man dort mit denselben Leuten zu Hause bleiben muss oder ob man andere jetzt kriegt dann. Da hoffen wir doch mal auf andere. Also, du hattest ja, ich weiß ja nicht, ob es in der Sendung war, von der erhöhten Scheidungsrate gesprochen. Ja. Es werden wohl andere Leute sein. Ja, also wie gesagt, man kann jedem nur wünschen, passt auf euch auf, bleibt gesund und haltet Abstand. Definitiv. Liebe Leute, und damit sind wir schon fast wieder am Ende angekommen. Die Uhr zeigt, wir sind schon eine ganze Weile unterwegs. Es wird Zeit für etwas Lustiges. Genau, deswegen setzen wir jetzt unseren Mund-Nasen-Schutz ab und hauen uns ein paar Witze um die Ohren. Ist das nicht toll? Ich nehme den Lappen aus dem Mund, kann losgehen. Genau, deswegen, René ist auch hoffentlich super vorbereitet, Marc sowieso. Und ich habe mir auch ein paar Sachen rausgesucht. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal, Witzbattle 35 geht jetzt los. Genau, Untertitel heute, die Schenkelklopfer. Ja, dann schieß doch mal los. Ah, okay. Also was Zartes zum Anfang. Meine Eltern behandeln mich genau genommen wie Gott. Sie glauben einfach nicht an mich. Ja, schöne Weisheit, Mensch. Ja, gerade auf Facebook, Peter, ich lass mich doch nicht verarschen, diese Corona-Spionage-App werde ich mir nie im Leben installieren. Auf Facebook, Peter Martin, 42 Jahre alt, geboren in Leipzig, arbeitet als Kfz-Meister, verheiratet mit Silke, sein Haustier heißt Schnuffi und er guckt in seiner Freizeit gern Jodelfilme. Schön. Das ist, da sollte man mal drüber nachdenken, ja. Das gefällt mir. Genau. So. Der Sohn fragt den Vater, Papa, was ist eigentlich ein Alkoholiker? Der Vater, siehst du die 4 Bäume da? Ein Alkoholiker würde da 8 Bäume sehen. Sagt der Sohn, da stehen aber nur 2. Hey Stefan, haben wir den nicht schon mal gehabt? Habe ich den nicht schon mal in einer unserer vergangenen Sendungen? Ich sag einfach mal ganz spontan, nein. Okay. Marc. Okay, wappnet euch. Ja. Jetzt wird's krass. Der Hund meiner Freundin ist gestorben. Naja, okay, sie war sehr traurig darüber. Ich habe ihr dann einen identischen Hund besorgt. Aber sie hat nur geschrien, ist das dein Ernst? 2 tote Hunde? Ja, sehr gut. Entschuldigung, dass ich gelacht habe. Aber echt gut. Ich habe mir gerade die Corona-App installiert. Ist fast haben so wir spannend. Doch eben schon mal gehört. Die nächsten Witz bitte. Also, okay. Ich habe mir gerade die Corona-App installiert. Ist fast so spannend wie damals bei Pokémon Go. Ich werde jetzt erstmal raus und um Block laufen und nach ein paar Infizierten suchen. Sehr, sehr gut. Papi, was heißt eigentlich schwul? Weiß nicht. Frag Mutti, der weiß das. Ein Klassiker. Ja. Aber auch an der Stelle darf gerne geschmunzelt werden. Definitiv. Genau. Wir akzeptieren diese Form der Partnerschaft. Ich habe tatsächlich auch in meinem Umkreis einige Pärchen, die nach traditionellen Denkweisen gar keine Pärchen sein dürften und die eigentlich auch gar keine Kinder haben könnten. Und das sind sehr glückliche Menschen. Mal drüber nachdenken. Ja. So, lustig. Wer war dran? Genau, ich bin dran. Apropos glücklich. Also. Ich darf euch mitteilen, mein Drogentest war negativ. Das hat den Arbeitgeber natürlich sehr gefreut, aber ich muss mein Ärztewörtchen mit meinem Dealer reden. Du bist beschissen. Aus dem Leben. Ja, geht ein Mann in die Bar. Könnte ich bitte 2 Martini haben? Dry? Nee, 2. Sehr gut. Ja, ich habe ein paar Weisheiten für euch. Und zwar, glaube ich nicht. Wusstet ihr, dass man mit einer Kreissäge ohne weiteres auch geradeaus sägen kann? Oder wusstet ihr, dass man, dass Fische zwar laichen, aber Leichen nicht fischen? Oder, jetzt kommt der Hammer, Klassiker, wusstet ihr, dass Lampenschirme eigentlich total überflüssig sind? Denn Lampen sind ja nur selten draußen im Regen. Stefan, ja, wir müssen reden. Der Therapeut hat sich angemeldet. So, Stefan hat mit diesem Witz jetzt die Bonusrunde eingeläutet. Ja, genau. Stefan, weißt du, was ein Hammer ist? Ein Werkzeug. Ja, gut, okay. Bonusrunde startet jetzt. Von Otto. Bonusrunde startet jetzt. Marc ist dran. Ich habe keine Bonuswitze. Oh, Marc, schlecht vorbereitet. Ja. Immer wenn du dabei bist, mache ich extra einen Bonuswitz, weil ich Sorge habe, dass du nicht aufhören kannst. Dann lasse ich meinen Bonuswitz jetzt ab und Stefan kann in der Zeit überlegen. Also ich hätte natürlich Bonuswitze, aber die sind alle, naja, wie soll man sagen, zu zotig. Dafür muss ich die Überraschung erst noch entsprechend vorbereiten. Wir sind unter uns. Oh, wie der Zufall es will, habe ich ihn gerade vergessen. Also macht mal ruhig. Okay, dann bin ich erstmal dran. Pass auf, meine Freundin hat zu mir gesagt, die braucht Abstand und Zeit. Ich verstehe ja nicht, welche Geschwindigkeit sie berechnen will. V ist gleich, was war das? Nee. Okay. Ich weiß nicht. No. Okay, ich habe auch noch einen. Und zwar war ich neulich im asiatischen Restaurant. Wusste aber nicht, wie man das Gericht ausspricht. Habe die Kellnerin rangewunken und habe hier mit dem Finger auf die Karte gezeigt und gefragt, wie spricht man das Gericht aus? Und dann meinte sie, Nummel 17. Boah, Füße hoch, der kommt flach. Ja, genau. Du hast gewusst, dass es eine Bonusrunde gibt, was, Stefan? Oder ist das schon für nächste Podcast? Den haben wir ganz spontan ausgedacht. Ja, sehr gut. Da haben wir doch noch mal gelacht. Da haben wir mal gelacht. Das hat Spaß gemacht. Ja. Und so traurig, wie es ist, sind wir damit aber auch schon leider am Ende. Nein, sind wir noch lange nicht. Denn bevor ihr uns vermisst, können wir euch eine gute Nachricht geben. Wir können uns schon in wenigen Tagen wiedersehen. Na gut, Stefan, dass du dabei bist. Ey. Sonst, gut, dass ich auch passe. Sonst wäre der Knaller jetzt ja voll entgangen. Genau. Ja. Und zwar, in einer Woche, ne? Wir haben ja schon berichtet vom ersten offiziellen Spieleabend, IIDI-Spieleabend. Und am Donnerstag, den 25. Juni 2020, findet die Fortsetzung statt. Der zweite IIDI, oh Gott, ich kann es gar nicht so schnell aussprechen. Irgendwas ist doch immer. Der Spieleabend Nummer 2 am 25. Juni 2020 mit dem Spiel. Das weiß doch keiner. Ja, das weiß doch keiner. Das Erfolgsspiel überhaupt. Ja. Über Videochat mit euch. Haltet euch ran. Also, wenn ihr diejenigen seid, die am Montag den Podcast hören, dann habt ihr vielleicht noch Glück, ein Plätzchen zu bekommen. Wir gucken, wie voll wir das zulassen. Schaut auf unseren Instagram-Account, meldet euch dafür an, kommentiert einfach den Beitrag dazu oder schreibt uns eine Direktnachricht, dann seid ihr dabei. Ja, oder nehmt Kontakt auf. Ich kann ja nochmal kurz Stefans Handynummer sagen. Ja, und ich kann auch schon mal sagen, also René wird wieder zaubern, das steht schon fest. Marc, einer haut den anderen in die Pfanne. Marc wird griechisch reden. Und ich werde griechisch essen. Er wird im Kostüm kommen. Ich werde im Kostüm kommen. Der Stefan wird sich lustig verkleiden, ja. Lasst euch überraschen. Also, das dürft ihr nicht verpassen. So ist also, ich finde es, jetzt bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ja, das hat mich jetzt auch überzeugt. Ich sage hiermit zu. Ich auch. So, sind wir schon zu dritt. Nein. Ja. Also, sind schon, wie gesagt, ein paar Plätze sind schon vergeben. Wenn ihr es drauf anlegen wollt, einen spaßigen Abend zu haben, dann müsst ihr unbedingt dabei sein. Definitiv. Und merkst du eigentlich was, René? Nee. Der Therapeut ist total ruhig. Also anscheinend haben wir alles richtig gemacht. Oder er beobachtet noch. Der Therapeut, Beut. Das hat er wohl bereut. Dass er heute dabei war. Nein. Also, wie gesagt, Spieleabend, seid dabei. Es lohnt sich definitiv. Und, versprochen. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Sendung angekommen. 70 Minuten pure Unterhaltung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke an Marc, dass du wieder dabei warst. Hast die Sendung wieder sehr bereichert. Sehr gerne. Bezahlt ihr eigentlich irgendwie per Dauerauftrag denn? Oder? Nee, Marc. Also Marc hat ja letztendlich dafür gesorgt, dass René nicht so viel reden kann heute. Das fand ich sehr angenehm. Marc, es gibt kein Geld. Es wird einfach dabei bleiben, dass wir dein Geheimnis für uns behalten weiterhin. Ne? Wenn es auch nächste Woche so bleiben soll, wir sagen dir Bescheid, wenn wir dich hier wieder brauchen. Genau. Und ich muss schon mal sagen, ich habe gerade mal auf die Statistik der Redeanteile geschaut und glaube nie einer Statistik, die du selber gefälscht hast. Ich habe natürlich am meisten gesagt, wie immer. Wie viel Prozent? Kann ich dir nicht sagen. Also, sag doch mal die Zahlen, komm. Ich habe 45 Minuten gesprochen. Und wie viel hat Marc gesprochen? 21. Und ich? 27. Stefan, du alte Quatschtante. Und ich, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ich habe halt im Vorgespräch so viel gelabert. Nee, weißt du, was ich glaube? Du bist schon seit einer Stunde in diesem Videochat hier drin und hast ohne uns schon gequatscht. So sieht's aus. Ne? Ja, nein, war eine sehr interessante Sendung mit spannenden Themen, fand ich. Haben wir wieder gut hingekriegt. Deswegen hoffen wir, dass es euch auch gefallen hat. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch in 2 Wochen wiederhören. Hier an den Empfangsgeräten. Genau, empfehlen Sie uns weiter und vergesst nicht zu kommentieren und auch zu uns auch zu folgen und zu liken. Ihr wisst Bescheid, Instagram und Twitter und sonst irgendwo, soziale Medien rauf und runter. Sucht uns, findet uns, schreibt uns und sagt uns, ja, wie es euch gefallen hat. Richtig. Und ich hoffe auch, dass ihr nächste Woche, in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Dann erklärt Stefan nämlich die Relativitätstheorie in einer Form, wie sie auch ein 2-jähriges Kind verstehen würde. Genau. Und Marc tanzt die. Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus, Leute. Echt Knorke, sag ich mal, wa? Deswegen, bleibt gesund, macht's gut. Bis in 2 Wochen, liebe Leute. Ey, die längste Verabschiedung aller Zeiten. Tschüss. Tschüss. Da winkt René wie die Queen. Oh Gott, ey, ich bin so versaut, so fernversaut. Und hier sind die Outtakes. 211 Stunden. Mhm, 101 Stunde. Ha, schon mal 1-0 für mich. Bitte alle Geräusche, alle Telefone aus, alle Handys, die vibrieren können, zur Seite vom Tisch. Ne? Und ab jetzt sind wir professionell, bitte. Was ist denn? Wartet ihr auf mich? Ach nein. Du kannst noch weiterspielen. Wir machen hier die Sendung. Ich glaube, der Bus kommt gleich. Da warten wir drauf. Also, genau. Wartet auf den Bus. Ja, es geht los. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Bin bereit. Okay. Guck mal, halbe Stunde Verspätung nur. Beim letzten Mal waren es 1,5 Stunden später. Ja, also, nicht Frechheit. Irgendjemand hat einen Fahrstuhl in der Wohnung. Ganz genau. Es ist die Klingel. Ich habe vergessen, das Schild rauszuhängen. Aufnahme oder so. Nicht, ja, willst du noch mal kurz zur Tür gehen? Soll ich das wirklich? Ey, aber bitte halt dich kurz. Aber nur an die eigene Tür, bitte. Nein, nein, jetzt nicht. Müssen wir genau, mach dich rar, Stefan, so macht man das. So ist richtig. Ey, ich kann euch sagen, ich habe Witze, ihr werdet, weiß ich nicht. Tränen lachen. Also ich fürchte, meine sind die besten heute. Ich fürchte auch, dass meine besser sind. Ich habe jetzt mir die letzten Sendungen alle nochmal angehört. Eure Witze sind doch alt und gebraucht. Ja, aber die besten habe ich nochmal genommen, auch wenn sie nicht von mir selber waren, sondern von dir. Ja, bei René, ich glaube, der hat wieder die Witze von den alten Folgen einfach rausgeholt und denkt, wir merken es nicht. Ich habe die genommen, wo du schon 2005 drüber gelacht hast. Ah, okay. Dann Contenance. Warte, 1, 2, 3. Warte mal, ganz kurz, ich muss mich mal an irgendwelchen Reglern drehen. Das ist Volume und das ist Pegel. Pegel? Pegel, Input. Ja, okay, hab. Die längste Verabschiedung aller Zeiten. Tschüss. Tschüss. Da winkt René wie die Queen. Ja. Oh Gott, ey, ich bin so versaut, so fernsehversaut. René hat gedacht, ihr guckt zu, aber ihr seid ja nur im Podcast. Der hat euch gewunken. Hä? Ist gewinkt, Podcast nicht gewunken? Mit Video? Gewinkt. Gewinkt. Ich hab gewinkt? Ja, das heißt gewinkt. Nein, ich habe Winkelement. Ich habe mit der Hand nur rumgeschüttelt, da war was. Er wunkte mit der Hand. Ja, nee, war doch, das war rund. Ja, Marc hat sich am Ende ein bisschen zurückgehalten. Er war ein bisschen schläfrig, fand ich. Der hat doch so komisch geguckt. Waren das seine echten Augen oder waren die aufgemalt? Nee, alles gut, alles gut. Bestimmt so eine Schlafmaske. Ihr dürft nicht vergessen, ich mache meistens den Mund nur dann auf, wenn es sich lohnt, etwas zu sagen. Das ist sehr, das ist eine gute Einstellung. Sollten sich viele mal ein Beispiel. Richtig, da könnten Stefan und ich uns mal ein Beispiel dran nehmen. Ja. Gerade du. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Podcast, wo ich davor irgendwie beim Zahnarzt war. Mhm. Und die hat mir dann irgendwie eine 800er Ibuprofen gegeben und der Podcast war super danach, fand ich. Ja. Ey, du musst, wenn sie die Betäubungsspritze ansetzt, Stefan, dann sagst du, wenn sie gespritzt hat und dann ziehen oder was auch immer machen will, sagst du, ich spüre immer noch was. Gut, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss tierisch pinkeln. Wollt ihr noch kurze Nachbesprechung machen oder sind wir durch? Nö. Ja. Das heißt, wir können jetzt unsere Spuren stoppen, ne? In 5, 4, 3, 2, 1, stopp. Ich weiß nicht, was für einen Sinn das hat, das zu zählen, aber ja, hier, stopp. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.